Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Und so ein bisschen in Stimmung schon wegen der Sommerpause bin ich und habe mich deshalb heute entsprechend auch angezogen. Nach dem großen Erfolg meiner Hosenträger neulich in Schwarz-Rot-Gold dachte ich mir, jetzt nimmst du was für einen Urlaub mit, was haben wir hier drauf? Das sind Edelweiß Hosenträger. Ja, wir haben eine freie Themennacht, wie immer freitags. Ihr könnt gerne anrufen zu jedem Thema, das euch interessiert. Und ich würde gerne von euch noch wissen, habt ihr etwas Besonderes vor jetzt in den nächsten Wochen, im Sommer? Eine besondere Reise oder eine besondere Aktion, irgendwas Außergewöhnliches? Wenn dem so sein sollte, dann meldet euch doch und erzählt es mir, erzählt es uns. Ich finde es ganz interessant und spannend. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Erste Anruferin heute ist Kerstin. Kerstin ist 43. Hallo Kerstin. Hallo Domian, schön, dich zu sprechen. Ja, schön, dass du da bist. Ich rufe dich aus Dallas, Texas an. Nein, aus Dallas? Ja, ich höre dich auch hier. Das ist ja spektakulär. Ich muss immer so eine kleine Pause machen, bis dann das ankommt, was ich gesagt habe bei dir. Es ist ja weit. Ja, ist sehr weit und ist ein bisschen längere Pausen dazwischen. Stimmt. Dafür entschuldige ich mich. Da kannst du ja nichts für. Wie viel Uhr ist es in Dallas im Moment? 6 Uhr abends. 6 Uhr abends? Ja. Und 38 Grad draußen. Wahnsinn. Wobei bei uns ist es auch ziemlich drückend, aber 38 Grad natürlich nicht. Das ist dann noch nicht zu toppen. Du verfolgst unsere Sendung in Dallas? Allerdings. Und nicht nur ich, auch andere Deutsche. Das ist ja verrückt. Und ihr schaut sie im Internet? Wir können... Also sehen können wir dich nicht. Ach so. Wir können dich nur hören. Ah. Und zwar haben wir hier so ein Gerät, was praktisch Internet auf den Fernseher überträgt. Und da gibt es... eine Radiostation, die praktisch alle Weltstationen überträgt und unter anderem bist du auch dabei. Das ist ich kann toll. Aber nicht nur die Sendung von heute hören, sondern auch ins Archiv gehen und mir alte Sendungen anhören. Was machst du in Dallas? Also im Moment arbeite ich als OP-Schwester in einem Krankenhaus für militärische Veteranen. Für militärische Veteranen? Also Kriegsveteranen. Ja, ja. Mhm. Da gibt es extra ein Krankenhaus für diese Leute? Jawohl. Warum? Wenn man im amerikanischen Militär gedient hat, dann hat man nach dieser Zeit auf Lebenszeit Anspruch auf Krankenbetreuung, falls mal irgendwas ist. Könnt ihr mir vorstellen, wenn es dafür extra ein Krankenhaus gibt, dass es dann auch sehr viele Menschen gibt, die diese Hilfe in Anspruch nehmen müssen? Oh ja. Also allein hier in Dallas haben wir jeden Tag ca. 6000 Patienten, die ein- und ausgehen. 6.000. Und wie viele liegen fest in dem Krankenhaus? Nein, das sind auch teilweise Tageskliniken, wo man hingeht, wenn man halt irgendwelche Beschwerden hat. Und wir haben aber natürlich auch Stationen, wo operiert wird und auch Stationen für Menschen, die psychische Probleme haben und so weiter. Was sind das hauptsächlich für Probleme, die die ehemaligen Soldaten haben? Hauptsächliche Probleme sind im Moment psychische Probleme, Post-Traumatic Stress Syndrome, die traumatischen Erfahrungen, die da im Krieg im Irak und in Afghanistan gemacht wurden, aber auch viele Amputationen, um es mal ganz klar zu sagen. Ja. Darüber wird ja nicht gerne so in der Öffentlichkeit gesprochen oder die Regierungen sprechen da nicht gerne drüber. In Deutschland ist das ja genauso. Wie ist es in Amerika? Spricht man darüber, dass es so viele Soldaten gibt, die traumatisiert aus den Kriegen zurückkommen, mit großen seelischen Problemen? Inzwischen ist das ein großes Thema hier, weil es einfach, man kann das seine Augen nicht mehr vorverschließen. Es geht einfach nicht. Mhm. Es kommen so viele junge Leute zurück, die wirklich ganz schwere Probleme haben und die müssen alle versorgt werden. Werden denn diese ehemaligen Soldaten in Amerika, die jetzt entweder körperlich schwere Probleme haben, Amputationen haben in Kauf nehmen müssen oder eben auch seelische Probleme haben, werden die von der Gesellschaft respektiert und anerkannt? Absolut, absolut. Wir haben ja hier unseren eigenen Veteranenfeiertag, wir haben Memorial Day, es ist auch ein gesetzlicher Feiertag, mhm, und allein an diesen Tagen werden Veteranen geehrt. Veteranen haben hier Prozente, wenn sie essen gehen oder wenn sie ins Hotel gehen oder wenn sie sich einen Wagen mieten. Wenn man Veteran ist, dann kriegt man automatisch Vergünstigungen und es wird einem jeden Tag die Hand gedrückt und gesagt, wie dankbar man dafür ist. Ja. Du bist Deutsche. Ja. Ja. Und wie lange bist du? Ja, nicht mehr. Nicht mehr? Nicht mehr. Ich habe 2009 die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen und die Deutsche sausen lassen. Ach, das ist ja ein Ding. Ja. Was ist eigentlich der Grund deines Anrufes? Wir haben uns ja schon so gut unterhalten, aber hattest du... Ja, du hast mich hier total jetzt vom Konzept weggebracht. Ich wollte dir erzählen, dass ich als Deutsche in die amerikanische Armee eingetreten bin. Ach, das kann man. Also wenn man dann... Ja, wenn man eine Green Card hat, also die permanente Aufenthaltserlaubnis für Amerika, dann kann man ins amerikanische Militär gehen, ohne Staatsbürger zu sein. Was heißt das konkret? Was hast du oder was machst du? Arbeitest du ausschließlich dann in deinem Beruf in der Armee oder machst du auch noch etwas anderes? Ich arbeite ausschließlich in meinem Beruf, wobei ich diesen Beruf erst in der Armee gelernt habe. Ach so, du hast in Deutschland das gar nicht gelernt? Ich war in Deutschland Altenpflegerin und habe hier auch, bevor ich in der Armee bin, habe ich für eine Fluglinie gearbeitet, habe also was ganz anderes gemacht und bin erst in der Armee praktisch ausgebildet worden für meinen jetzigen Job. Ein kurioser Lebenslauf. Wie viele Jahre insgesamt bist du denn schon in den Staaten? Insgesamt 14 Jahre. Ja. Und 6 Jahre davon war ich in der Armee. Richtig als Soldatin mit Schnarre und... Ach so, das heißt so eine Art Uniform. So eine Art Grundausbildung oder so etwas? Vielleicht etwas Ähnliches gibt es da auch? Die Grundausbildung, so wie man das vielleicht vom Fernsehen her kennt, mit schreienden Drill-Sergeants, die einen zu Liegestütze zwingen und durch den Schlamm jagen und das habe ich mitgemacht. Jetzt muss ich dich als alter Kriegsdienstverweigerer und Zivildienstleister natürlich fragen, um Gottes Willen, warum machst du sowas? Warum bist du da eingetreten in diese Armee? Das ist eine gute Frage. Ich bin damals ausgewandert mit meinem Ex-Ehemann. Die Beziehung lief nicht besonders gut und auch nicht besonders lange. Und ich habe mir dann überlegt, auf eigenen Beinen zu stehen und in Amerika zu bleiben. Mhm. Es lief aber finanziell dann sehr schlecht. Mhm. Mhm. Ich habe von einem auf den anderen Tag meinen Job verloren. Mhm. Mir machte eine Freundin den Vorschlag, dann geh doch in die Army. Und ach so, das war erstmal so ein Witz. Verstehe, da hat die Armee dir eine Perspektive gegeben. Ja. Mhm. Ja, und dann bin ich da einfach mal hingegangen. Ja. Und habe mal gefragt, weil ich habe auch nicht gewusst, dass man als Nichtstaatsbürger überhaupt da hingehen kann. Ja. Ja, und er hat mich dann gleich wieder nach Hause geschickt, weil ich zu dick war. Das heißt, du musstest erstmal abspecken für die Armee. Ich musste erstmal abspecken. Das habe ich ihm auch gesagt, dass ich das werde. Und er hat dann gesagt, ja, klar, logisch. Und ich bin dann aber 4 Wochen später 30 Pfund leichter aufgetaucht. Und dann durftest du. Und dann ging die ganze Sache los. Nun hätte es ja passieren können, dass du auch irgendwo in einen Kriegseinsatz kommst, oder? Aha, ja, da habe ich mich sogar auch freiwillig für gemeldet. Allerdings ist es leider nie zustande gekommen. Für welchen Kriegseinsatz hast du dich gemeldet? Für den Irak. Damals. Da hast du dich freiwillig gemeldet. Ich wollte nach Bagdad ins dortige Krankenhaus und wollte da für ein Jahr im Kriegseinsatz sein. Du hättest dann in Bagdad im Krankenhaus gearbeitet und wärst nicht an der Front gewesen als Soldatin. Du hättest nicht gekämpft. Nein, Frauen in Amerika, also weibliche Soldaten in Amerika, dürfen nicht am direkten Kriegsgeschehen teilnehmen. Ach so, das wusste ich gar nicht. Ah ja. Ja. Das wäre dann eine Arbeit im Hintergrund sind gewesen. Also praktisch nur in den unterstützenden Berufen tätig. Ich meine, denen kann genauso gut was passieren, weil so Front ist ja nicht mehr so die Front wie früher. Also mit diesen ganzen Natürlich. Bomben, die da am Straßenrand liegen, kann es eigentlich jeden erwischen. Hast du den Menschen aus deinem nahen Umfeld durch einen Kriegseinsatz verloren? Mehrere sogar? Ja. Bringt dich das nicht auf eine Distanz zum Militär? Das ist, ich habe schon immer eine Distanz zum Militär gehabt, auch als ich im Militär war. Das klingt vielleicht etwas merkwürdig, aber... Das sind ja nun auch Kriegseinsätze, die sehr umstritten sind, die, wo man vielleicht das im Nachhinein sagt, die haben in dem Sinne gar nichts gebracht, sofern Krieg überhaupt was bringen kann. Das kann unter Umständen ja auch in einen großen Gewissenskonflikt einführen. Ja, das stimmt. Das stimmt, den Gewissenskonflikt habe ich selber sowohl nicht wirklich durchlebt. Mir war eigentlich von Anfang an klar, dass diese Kriege mehr oder weniger unnötig sind. Mhm. Was mich aber persönlich, wie soll ich sagen, da ein bisschen, lass mich das mal anders formulieren. Die Kriege sind unnötig. Nichtsdestotrotz waren dort unten meine Kameraden. Und nur um die geht's mir. Ja, verstehe. Mir ist das eigentlich egal, was da ein Oberster irgendwie befiehlt. Mir ist es wichtig, dass meine Kameraden da unten sind und es gut wieder reinkommen. So, und jetzt arbeitest du ja... Und da ist eigentlich ziemlich egal, was da für eine Philosophie hintersteht, weißt du? Jetzt arbeitest du in einem Krankenhaus und machst nur Gutes, sag ich mal, übst einen Dienst an den Menschen aus, was ausgesprochen richtig und gut ist. Dein Leben wird weiter in Amerika verlaufen. Du bist jetzt ganz entschieden. Du hast ja die deutsche Staatsbürgerschaft aufgegeben. Bereust du es manchmal? Ja, ich kann jetzt nur noch als Tourist nach Deutschland. gibt es Heimweh zu uns hier ins kleine Deutschland? Selten. Aber immerhin hört ihr deutsches Radio. Ja. Das dann doch. Ja, ich höre aber auch nur dich. Also oh, das war eine Ehre. Ja, nee, also so die Gespräche und was du so in deiner Sendung erzählst, das ist hochinteressant. Also so was Musik und so weiter angeht, da bin ich überhaupt nicht auf Europa ausgerichtet. Ja, habt ihr ja auch genug und vom Besten in Amerika. Aha. Ich habe gesagt, da habt ihr ja genug und auch vom Besten, was Musik anbelangt in Amerika. Du sagtest gerade, dass es viele Deutsche in Dallas gibt. Ist es so? Wirklich? Ja, wir haben sogar einen deutschen Stammtisch. Ach. Ich glaube, da sind insgesamt 600 oder 700 Mitglieder, die aber nicht immer alle zu dem Stammtisch kommen. Ja. Ja, aber der trifft sich so zweimal im Monat. Das ist ja. Ich gehe da auch nicht immer hin. Ja. Aber das ist auch ganz witzig, was da für Welten aufeinander fallen. Das glaube ich. Ganz unterschiedliche Menschen wahrscheinlich. Dann grüßen wir an dieser Stelle mal, das ist auch ein ungewöhnlicher Gruß, den deutschen Stammtisch in Dallas von hier aus. Schöne Grüße. Ja, okay. Finde ich ganz toll, Kerstin, dass du angerufen hast. Eine große Ehre, dass wir Zuhörer im fernen Amerika haben. Alles Gute für deine weitere Arbeit und bleib gesund und fit und nochmal schöne Grüße in Gen Westen nach Amerika. Ich wünsche dir eine schöne Sommerpause. Dankeschön. Tschüss. Verreist du? Ja, werde ich machen. Ah, okay, alles klar. Tschüss. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ja, ciao. 0800 220 50 50. Wenn ihr gerade eingeschaltet haben solltet, wir haben ja wie immer freitags eine Freitemenacht, aber ich würde gerne mit euch auch reden über vielleicht die eine oder andere Aktion, die ihr vorhabt jetzt in den nächsten Wochen. Das kann eine Reise sein, es kann aber auch irgendetwas ungewöhnlich anderes sein, was jetzt im Sommer für euch ansteht oder was ihr machen wollt. Oder was ihr machen müsst vielleicht sogar, keine Ahnung. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 220 50 50. Und hier ist Helma. Und Helma ist 77. Guten Morgen, Helma. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Helma. Was ist dein Thema? Ja, das ein Thema ist quasi ein Problem, ist es mehr oder weniger. Ja? Es geht um den Freitod meines Lebensgefährten. Der hat sich vor 6 Monaten in einer psychosomatischen Klinik das Leben genommen. Das war eine geschlossene Klinik. Wie hat er das gemacht da? Tja, das ist die Frage. Gesagt hat man mir mit dem Gürtel vom Bademantel. Aber er hängt, hat sich damit. Ja, ich kann das Wort gar nicht aussprechen. Aber ich verstehe nicht, man nimmt den Patienten alles Mögliche weg. Spitze Gegenstände und alles Mögliche. Es sind keine Griffe an den Fenstern, nur Gitter und kein Spiegel und nichts. Und dann lässt man den Gürtel von einem Bademantel. Das ist, was ich überhaupt nicht verstehe. Aber diesen Gürtel muss man dann ja auch irgendwo festbinden. Wie hat er das denn gemacht und wo hat er... Ich nicht, das habe ich gar nicht mitgetraut zu fragen. Und das war alles so mysteriös. Weswegen war er denn in dieser Klinik? Er litt unter schwersten Depressionen. Und die hatten sich schon so weit geäußert, dass er dachte selber, er wäre dement. Und das hat die Ärztin mir erklärt, dass dieser Zustand zustande kommt, wenn die Depressionen sehr stark sind. Er litt schon ewig darunter. Ach, wenn die Depression zu stark wird, kann es sein, dass der Mensch denkt, ich bin dement, obwohl er gar nicht dement ist. Nein, nein, er vergisst alles. Er wusste nicht mehr, dass er sich kämmen muss und waschen muss und wo seine Klamotten waren und das alles. Ich musste ständig mit dem Pfleger reden, und weil er das einfach nicht mehr wusste. Hat er denn irgendwann schon mal Andeutungen gemacht, dass er sich das Leben nehmen will? Er hat es öfters. Wir waren 32 Jahre zusammen. Und in dieser Zeit hat er immer wieder diese Phasen gehabt. Aber auf der anderen Seite lebte er auch sehr gerne und schmiedete Pläne und was wir alles noch machen wollten. Und war er in deinem Alter? Nein, er war 20 Jahre jünger wie ich. Ach so, 57. Das ist eine das ungewöhnliche Verbindung. So. Ja, aber für eure Generation eine ungewöhnliche Verbindung. Ja, aber es hielt sehr gut. Es sieht sehr gut. Da haben doch damals bestimmt die Leute die Nase gerümpft, dass, dass eine 20 Jahre ältere Frau so einen jungen Knaben, da war er ja ganz jung als diese, ja, natürlich. Ich war 44, also 24. Genau. Genauso alt wie meine Tochter. Ja. Was hat die Tochter denn damals gesagt? Also ich muss sagen, meine drei Kinder haben ihn liebevoll, weil er auch kein Elternhaus und nichts hatte, liebevoll aufgenommen und akzeptiert und das klappte alles wunderbar, auch mit den Enkelkindern, die er mit großgezogen hat. Ja. Das ist ja eine ewige Zeit. Ne? Und der Rest der Verwandtschaft, wie haben die? Alle, ich habe überhaupt keine in der Verwandtschaft, überhaupt nichts Negatives. Da hast du Glück gehabt. Gar nicht. Getuschelt wurde wahrscheinlich auf der Straße und in der Nachbarschaft. Das kann möglich sein, uns gegenüber nicht werden. Zu der Zeit damals auch lokal, was wir beide betrieben haben und die kannten uns nur so zusammen und das funktionierte alles. Da hat nie einer mal gesagt, hör mal zu, und die, der ist ja viel jünger oder irgend sowas. Hatte er denn, habe ich das gerade richtig verstanden, all die vielen Jahre letztendlich mit der Krankheit Depression zu kämpfen? Ja, ganz. Das war mal so ein, zwei Jahre, wo so wirklich gut war und dann fiel er wieder in so ein tiefes Loch. Aber ich habe mich mit dieser Krankheit so vertraut gemacht, sodass ich sehr viel darüber wusste und ihn auch immer wieder hochziehen konnte. Jetzt war er wie lange in der Klinik gewesen? Zwei Tage erst. Und ich komme da nicht mit klar. Weißt du, was das Schlimmste ist? Ich mache mir so viel Vorwürfe. Vielleicht hätte ich sagen müssen, nein, Dieter, du bleibst zu Hause, du gehst da nicht hin. Er wollte ja unbedingt dahin. Aber Hammer, das ist ja das Allerrichtigste, was man tun kann. Ja, habe ich auch gedacht. Also wenn jemand sich Vorwürfe machen kann, dann vielleicht diese Klinik, dass die, wie du schon richtig sagst, alles ist abgesichert. Warum hat dann jemand so einen Gürtel im Zimmer? Und vor allen Dingen mit dem Hintergrund, er hatte das hier zu Hause schon mal versucht, wie ich einkaufen war. Und da hatte er das schon mal versucht, er hat es mir dann erzählt. Und ich habe gesagt, bitte, Tina, das kannst du mir doch nicht antun. Also wie man so spricht. Ja, er hat das mit dem Gürtel versucht zu Hause? Ja, zu Hause hier schon. Wo hat er den da angebunden, den Gürtel? Wir haben ein Badezimmer, das ist ein Fenster, das aber sehr marode ist. Ich nehme an, da. Ich habe gar nicht weiter nachgefragt, damit er nicht erst so ins Detail geht. Klar. Und das haben wir der Ärztin auch erzählt, er selber auch. Bevor er in die Klinik kam? Genau. Das heißt, die müssen eigentlich gewarnt gewesen sein? Ja, die waren gewarnt. Ja, es müsste ja aktenkundig sein alles. Ja, das ist ein schlimmes Versäumnis. Jeder sagt zu mir, du musst was unternehmen, was unternehmen. Aber Domian, was bringt mir das? Mhm. Ob ich jetzt da irgendwas unternehme oder so, damit verschwinden meine Schuldgefühle nicht, meine Ängste nicht, meine Einsamkeit. Sagen wir so, deine Schuldgefühle brauchst du keine zu haben, weil du hast ihn in deine Klinik geschickt. Dein Lebensgefährte wird, auch wenn du etwas unternimmst, dadurch nicht wieder lebendig. Das ist es, ja. Das stimmt. Andererseits, was man natürlich machen kann, wenn man dann sich dagegen wehrt, dass man verhindern kann, dass vielleicht etwas Ähnliches nochmal mit anderen Menschen passiert, ja, indem eine Klinik einfach sensibilisierter wird und dass da mehr Druck entsteht. Andererseits ist man ja nach so einem Fall auch so schockiert und so traurig, dass man vielleicht gar nicht die Kraft dafür hat. Hab ich gar nicht. Ja, das verstehe ich. Du bist ja auch 77 schon. Und ja, selbst die Polizei hat gesagt, ich soll das nicht so stehen lassen, das kann nicht angehen. Das hat die Polizei gesagt? Ja. Können denn deine Kinder das nicht in die Hand nehmen? Die raten mir davon ab. Die sagen, Mutti, du bist eh schon so am Boden. Und dann jetzt alles wieder durchleben, vielleicht noch vor Gesicht oder sonst irgendetwas. Mhm. Das ist, Domian ist, ich weiß nicht, wenn man mit jemandem 32 Jahre gut zusammengelebt hat, toll zusammen, trotz des Altersunterschiedes, und dann verabschiedest du dich abends und kannst dich am anderen Tag nicht mal verabschieden. Du kriegst einen Anruf und weg. Aber als wenn mir einer so ein Bein abgeschnitten hat oder irgend so. Ja, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja, das ist schon gut erklärt. Glaubst du, dass er das in einem Affekt da gemacht hat? Das kommt noch dazu. Die Ärztin sagt, das sind Sekundeneffekte, die Patienten machen. Mhm. Und da habe ich mir überlegt, ach so, und sagt sie noch, 5 Minuten später hätte er sich das vielleicht anders überlegt. Und jetzt geht mir ständig im Kopf rum, ich glaube, ich spinne, dass wenn er das, während er das gemacht hat, vielleicht sich überlegt hat, ich will es vielleicht doch nicht und konnte es nicht mehr ändern. Weißt du, das ist so, das sind für mich Gedanken, die sind ganz schrecklich. Das ist jetzt der schreckliche Endpunkt, ja, einer sehr, sehr langen und schwerwiegenden Krankheit, die jetzt ihr Ende in diesem Vorfall gefunden hat. Ja. Ich finde, nochmal zu den Schuldvorwürfen, die darfst du dir nicht machen. Das ist nicht in Ordnung. Damit schadest du dir ungemein. Das ist aber auch. Ja, nicht, ich weiß das. Was man verstehen kann, ist, dass du schockiert bist, dass du traurig bist, dass du auch wütend bist. Aber Schuld darfst du dir wirklich nicht einreden. Das ist völlig falsch. Ich darf ihn bloß nicht gehen lassen dahin. Bitte? Wenn ich ihn nicht hätte ins Krankenhaus gehen lassen, vielleicht hätte ich es verhindern können. Ja, aber weißt du, wenn jemand so schwer erkrankt ist, ist ja genau das Richtige, dass man sagt, dass er erstmal in eine Klinik muss. Ja, und dann denkst du, er ist gut aufgehoben. Das denkt man normalerweise, ja. Ja, das denkt man. Du hast Kinder, du hast Enkel, sagst du. Wie ist der Zusammenhalt? Kannst du über deine Trauer... Ja, mein ganz tolles Verhältnis. Aber dennoch... aber weißt du, Domian, eine Partnerschaft ist was anderes für Kinder. Natürlich. Kinder absolut. Sind lieb, nett, du kannst mit ihnen reden, die knuddeln. Ich habe Enkelkinder und ich habe ohne Urenkel. Ja. Wir haben ein tolles Verhältnis alle. Aber der Partner, der fehlt zu Abbruch, mit dem du doch unternimmst und redest Gespräche. Wir haben unheimlich viel geredet. Nach 32 Jahren immer noch viel geredet. Mhm. Wir hatten immer Team, er war ja in Frührente durch die Krankheit. Mhm. Und ich auch Rente und wir haben viel geredet, viel unternommen und alles. Meine Frage zielte eigentlich auch darauf hin ab, da hast du völlig recht, das kann natürlich kein Kind und kein Enkelkind ersetzen, die Partnerschaft, das ist völlig klar. Aber hast du denn zum Beispiel bei deinen Kindern, hast du Menschen, mit denen du jetzt auch über deine Traurigkeit sprechen kannst? Ja, wir reden viel, auch Freunde habe ich. Mhm. Ich habe schon, ich bin nicht allein, aber ich suche die Einsamkeit. Ich bin überhaupt kein Mensch, ich bin eigentlich lieber unterwegs oder sonst wie immer. Aber im Moment egel ich mich ein. Ich will dir was sagen, Helma. Ihr wart über 30 Jahre zusammen. Mhm. Dein Partner ist erst 6 Monate tot. Das ist gar nichts, das ist ein Wimpernschlag im Vergleich zu der langen Zeit. Mhm. Wenn das vielleicht jetzt eine Phase für dich ist, dass du dich einigelst, ist das auch okay. Man muss nicht auf Biegen und Brechen rausgehen und sich wieder mit dem Leben konfrontieren. Aber du darfst dich natürlich nicht über einen zu langen Zeitraum einigeln. Das ist auch nicht gut. Ja, ich weiß. Es ist natürlich, wenn du merkst, dass du es gar nicht schaffst, würde ich dir schon raten, auch noch eine professionelle Hilfe zu suchen oder in eine Trauergruppe zu gehen. Gibt es sowas? Bitte? Gibt es sowas? Das gibt es ja. Ich habe da sehr gute Sachen schon gehört. Ist nicht jedermanns Sache, aber man kann es ja ausprobieren. Du gehst zu Menschen, die auch ein solches Unglück erlebt haben. Mhm. Und du sprichst mit solchen Menschen anders als mit Freunden, die das vielleicht nicht so, die es nicht, nicht vielleicht, ja, sondern die es nicht erlebt haben. Ja, natürlich. Das sollen die auch, die können nicht trösten und sowas sollen sie auch sagen. Ja, das ist immer, ja, wir verstehen das. Das kann keiner verstehen, der das nicht erlebt hat. Genau, das ist das. Genau, das geht das. Nicht. Es sind liebe Worte, es sind ganz nicht alles, aber verstehen, ich verstehe es ja selber nicht. Ich verstehe es im Moment selber nicht. Das kann man ja auch nicht verstehen. Das kann man nicht verstehen. Lieber Helmer, wir werden uns jetzt mal schlau machen in deiner Gegend, wo du wohnst, wo da vielleicht einige Trauergruppen sind. Das wäre schön. Und dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit, die du mal in Angriff nehmen könntest. Ja, probieren würde ich es auf jeden Fall. Ja, und ansonsten ist es unfassbar traurig. Es tut mir so leid für dich, mein Beileid. Und ich hoffe sehr, sehr, sehr, dass nach einigen Monaten du so einigermaßen wenig Boden unter die Füße bekommst. Das hoffe ich auch, ehrlich. Musst du. Ja. Das hoffe ich auch. Lieber Helmer, du legst auf und wirst von Magdalena, meiner Psychologin, angerufen. Ich danke dir erstmal schön für das Gespräch. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Martin, 44. Hallo Martin. Ja, hallo Domian. Hallo, schön, Martin, dass ich mit dir sprechen darf. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Ich bin noch Jungfrau. Mit 44? Ja. Das ist eher ungewöhnlich. Ja, ist es auch. Erklär mal, wie kommt's? Ja, das wüsste ich selber gerne. Ja, es ist schwierig. Was hast du denn für dich, du hast ja wahrscheinlich schon endlos drüber nachgedacht. Ja. Was hast du denn für eine ansatzweise Erklärung dafür? Also eine Erklärung, die ich mir mittlerweile gegeben habe oder gefunden habe, ist die, ich habe einen 8 Jahre älteren Bruder und eine 9 Jahre ältere Schwester. Ja. Und die Freunde von der Schwester und die Freundinnen von meinem Bruder, die waren also zu Hause nie gern gesehen in der Familie. Mhm. Das waren immer Fremdkörper oder Feinde, kann man sagen, die das Familienleben irgendwie gestört haben. Und weil ich da ja noch sehr klein war, glaube ich, dass das auch unterbewusst irgendwie bei mir gearbeitet hat, sowas ist nichts für mich. Also es gibt einen Ausspruch von meinem Vater, den habe ich also bis heute behalten, das ist also wirklich ein Zitat. Da war meine Schwester 18, 19, da war ich so 10, 11, wurde in der Familie darüber gesprochen, da hat mein Vater wörtlich gesagt, wieso braucht die einen Freund mit 18, die soll erstmal die Schule fertig machen, erstmal was Ordentliches lernen und so weiter, mit 18. Mhm. Und so Sprüche hatten früher die älteren Leute schon mal drauf. Ja, aber wenn ich heute überlege, dass es wie lebensfeindlich so eine Aussage ist. Total. Aber weißt du, ich glaube, das hat dich vielleicht gebremst und dich ein bisschen auf Distanz gehen lassen zu der Thematik. Ich glaube aber nicht, dass das der Hauptgrund ist. Nein, Hauptgrund nicht, aber eine Ursache mit. Denn irgendwann, eigentlich, wenn es normal gelaufen wäre, so mit 19, 20 wäre das so stark gewesen, da hätten die Eltern wahrscheinlich auch gar nicht mehr reinreden können. Wie lange hast du bei den Eltern gewohnt noch? Bis ich 28 war. Ja. So, hast du dich denn mal in der Zeit oder bis heute zumindest mal verliebt in eine Frau? Nee. Nee? Nee. Keine Schwärmerei? Nee. Auch nicht eine Frau, wo du dachtest, die ist aber hübsch? Nicht im realen Leben. Sondern? Es gab zwei Schauspielerinnen, die ich immer ganz toll fand und die ich auch nach wie vor toll finde. Mhm. So als reine äußerliche Erscheinung. Zum Beispiel wen? Die Charlize Theron. Ja. Und wo sie noch jünger war, die Nicole Kidman. Ja. Das fand ich wirklich tolle Frauen. Was ist mit Sexualität? Du sagst, du bist eine Jungfrau, aber du hast natürlich sexuelle Gelüste und Triebe. Wie gehst du damit? Ja, vor allem seit etwas über einem halben Jahr besonders, weil ich habe auch schon seit vor seit 11 Jahren noch mit Depressionen so zu tun. Bin aber auch vor 9 Jahren mal eine Verhaltenstherapie gemacht. Mhm. Und jetzt im Herbst letzten Jahres hat man also bei mir Schilddrüsenunterfunktion festgestellt. Mhm. Und das Problem ist dabei, ich habe also eine Entzündung in der Schilddrüse gehabt, die hat also einen bestimmten Fachbegriff, den ich jetzt nicht mehr so weiß, und man kann also nicht mehr feststellen, wie lange das her ist, ob das 3 Jahre her ist oder 10 Jahre her ist. Und Schilddrüsenunterfunktion hat zur Folge also Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, Depressionen und so weiter. Und das war bei mir über viele Jahre so. Und seitdem nehme ich also Medikamente. Ja. Und die haben natürlich auch meinen Hormonhaushalt ganz schön... Ach so, das heißt, vorher war gar nicht so eine große sexuelle Lust da, richtig, wahrscheinlich aufgrund dieser Erkrankung. Und jetzt hast du die seit einer gewissen Zeit. Richtig, genau. Und so intensiv wie eigentlich noch nie in meinem Leben. Ach, das ist ja interessant, du bist 44 schon. Ja. Eigentlich hat man das ja mit Anfang 20 oder noch früher. Ja. Wo es so richtig. Und in der Zeit hast du auch kaum sexuelle Gelüste gehabt. Kaum. Aber du befriedest dich selbst? Ja. Früher auch schon ab und zu mal? Ab und zu mal, ja. Aber das war aber, wenn ich jetzt also, der Unterschied zwischen früher und jetzt ist also immens. Immens. Vielleicht ist wirklich alles oder sagen wir hauptsächlich die ganze Sache auf diese hormonelle Geschichte zurückzuführen. Naja, aber ich bin 44, ist ja schon... doch schon ein fortgeschrittenes Alter, sage ich jetzt mal. Ja, aber wenn man sagt, du warst in die letzten 20 oder 25 Jahre Schilddrüsen erkrankt und mit deinen Hormonen hat alles nicht so gestimmt, wie es stimmen sollte, wäre das ja schon eine Erklärung, dass du auch keinen großen Antrieb hattest, dich zu verlieben oder auch Sexualität zu suchen. Ja, ja. Das wäre eine Erklärung. Jetzt ist alles anders. Ja, ja. Wobei natürlich da noch dazu kommt, um sich zu verlieben oder muss man natürlich auch, ich sag mal, Kontakt haben zu anderen Menschen. Mhm. Und den habe ich also auch sehr wenig. Ne? Was machst du vom Beruf? Ich bin gelernter Großhandelskaufmann, ja, und bin angestellt in einem großen Autohaus hier in der Finanzbuchhaltung. Also ich mache alles, was mit eingehenden und ausgehenden Geldern, was Fahrzeuge betrifft. Also einen guten, festen Job hast du? Ja, denn ich habe nächstes Jahr 25-jähriges Dienstjubiläum, wobei ich nicht mehr weiß, ob ich das überhaupt noch erlebe, weil ich also auch gedanklich sehr im Umbruch bin und weil ich das Gefühl habe, dass die Arbeit nicht mehr die richtige ist. Umbruch heißt, dass du überlegst, was ganz anderes zu machen. Ja. Das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Das wär sensationell, wenn du jetzt einen richtig neuen Anfang in deinem Leben hinbekämst. Ja, das finde ich auch gut. Wenn das finanziell möglich ist oder wie auch immer oder eine Umschulung. Jetzt hast du ja gesagt, dass auch jetzt die Sexualität stärker geworden ist. Ja. Die Sehnsucht. Ja. Gab es da die verwegene Idee, zum Beispiel mal zu einer Prostituierten zu gehen? Also nicht wirklich. Ich habe einen Freund von mir hat gesagt, warum machst du das nicht mal? Mhm. Was ja nicht zu verlieren, einfach um das Gefühl mal zu erleben und so weiter. Mhm. Aber das ist so eine riesen Hemmschwelle für mich, dass ich da nie wirklich drüber nachgedacht habe. Mhm. Also in diesem Fall, wie du es jetzt gerade geschildert hast, um vielleicht auch das Eis zu brechen und um dich vielleicht auch so ein bisschen näher in diese Welt der Sexualität und Erotik zu bringen, wäre das vielleicht gar keine schlechte Idee. Aber ja, dann... Ich habe da so meine Zweifel. Ja, also ich bin mir da auch gar nicht sicher. Aber es ist zumindest zu überlegen. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich viel wichtiger, was du gerade angesprochen hast, vielleicht das ganze Leben umzukrempeln. Ja, da ist schon einiges bei mir am Arbeiten, sag ich jetzt mal. Also wenn das beruflich was ganz anderes werden sollte, welche Richtung würde dich interessieren? Also irgendwas Soziales. Ich muss noch kurz dazu sagen, ich habe also Zivildienst gemacht. Mhm. Das ist jetzt genau 20 Jahre her, 92 bis 94. Damals waren das noch 15 Monate. Mhm. Und war in der Kinderklinik hier in Siegen tätig. Und das hat mir also sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin danach zurück in meinen alten Job gekommen und da hatte ich also meinen ersten Zusammenbruch, der dazu geführt hat, dass ich also auch 3 Monate in der Klinik war, weil mein ganzes Leben so durch den Haufen geschmissen wurde. Also hat dir das gar nicht gut getan, dieser Job? Mhm. Ja doch, also schon. Also Kinderklinik, ja, du siehst Kinder. Ja, das schon. Ich meine, aber der alte Job hat nicht gut getan. Ja, richtig, der alte Job. Ich habe mich damals auch, dafür interessiert, OP-Pfleger zum Beispiel oder Krankenpfleger und OP-Pfleger zu lernen. Aber ich habe mich nicht getraut, diesen Schritt zu tun. Martin, du bist erst 44. Jetzt sage ich, du bist erst 44. Mhm. Ich finde das wirklich ganz, ganz toll. Ich möchte dich ermutigen, wenn du jetzt in die Richtung denkst, dein Leben umzukrempeln, dann mach es. Und ich sage dir, du wirst auch in ganz andere neue Lebensverläufe reinkommen, wenn du erstmal dein äußeres Leben umkrempelst. Das heißt, wenn du den Job veränderst. Ja. Vielleicht wäre sogar, ich weiß nicht, wie sehr du verwurzelt in deiner Heimatstadt bist, vielleicht wäre sogar ein Wechsel in eine andere Stadt oder eine größere Stadt. Da bin ich auch schon am Überlegen, denn ich habe nicht viele Freunde, aber ich habe zwei gute Freunde, die wohnen in Köln. Ja, zum Beispiel. Da bin ich also auch relativ regelmäßig zu Besuch, weil also auch Köln einfach eine tolle Stadt ist. Genau, und dann musst du rausgehen. Da musst du wirklich ins Leben gehen und auch dahin gehen, wo Frauen sind und die auch ansprechen oder im Internet suchen. Und ich würde, du musst jetzt einfach die alle Register ziehen und aktiv sein. Und ich garantiere dir, es kommt etwas in die Gänge. Ja. So wie du jetzt mir schon scheinst, bist du auch willens, das zu machen. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das klingt gut. Man hat eine große Ursache entdeckt, nämlich deine Schilddrüsenerkrankung. Ja. Das andere ist seelisch, psychisch bedingt, okay, kann man jetzt nicht mehr ändern. Aber du kannst noch viel in deinem Leben ändern, sodass du vielleicht in 2-3 Jahren ein komplett anderer Mensch bist und ein anderes Leben führst. Ja. Finde ich gut. Mach weiter so. Mach es. Und habe auch keine Scheu, dann an Frauen ranzugehen. Und wenn du an Frauen rangehst und zum ersten Mal mit einer Frau in Kontakt kommst, sag es ihr. Erzähl ihr von deiner Vergangenheit. Okay. Spiel nicht den Macker. Ja. Nee, das bin ich auch nicht der Typ. Nee, das macht dich unsicher und ich sag dir, wenn du an eine gute Frau gerätst, das finden Frauen gut, wenn du die Wahrheit sagst. Ja. Ist die beste Voraussetzung überhaupt, um weiterzukommen. Ja, das denke ich also auch. Mein Lieber, ich bin guter Dinge, was dich anbelangt. Ja, danke. Also, hau rein und viel, viel Glück und viel Erfolg und vielleicht sprechen wir uns mal in einem Jahr nochmal wieder. Ja, das wäre gut. Das fände ich super, würde mich sehr freuen. Ich danke dir, dass ich mit dir sprechen durfte und ich wünsche dir auch einen schönen Urlaub. Danke, Martin, alles Gute. Danke, ciao. Tschüss. 0800 220 5050, 1.37 Uhr haben wir. Und hier ist Sandra. Sandra ist 23. Hallo, Sandra. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Sandra. So. Ja, das ist mir schon so ein bisschen unangenehm, dass ich jetzt störe bei den ganzen Themen, zum Beispiel mit der älteren Frau, mit ihrem Lebensgefährten da, was passiert ist. Ist meine Sache echt ein bisschen Philippans. Aber so ist ja diese Sendung. Hier findet ja alles statt. Aber ich kann eins sagen, du, mir ein großes Lob vorweg schon mal an dich. Wunderbarer Moderator, wunderbare Sendung und ein ganz tolles Team. Danke, danke, danke. Ich richte es gerne aus und die Kollegen haben es auch teilweise schon alle mitgehört jetzt. Dankeschön. Ja, ich rufe aus folgendem Grund an. Ich bin gestern eigentlich vor 1,5 Stunden derbe enttäuscht worden von meinem Verlobten. Ich habe herausgefunden, dass sozusagen ein sogenanntes Lügenmuster entstanden ist und dass er mich wahrscheinlich auch betrogen haben muss und auch Lügen mir aufgetischt haben muss. Ja, das ist auch schon mal eine schlimme Sache. Da ich dachte, du würdest mir jetzt was ganz Buntes erzählen, aber das ist doch für dein Leben jetzt auch etwas Schwerwiegendes. Ja. Dein Verlobter, mit dem, wie lange bist du mit ihm zusammen? Gut, ich war jetzt nicht lange mit ihm zusammen, wir waren jetzt knapp ein Jahr zusammen. Naja, immerhin. Aber wir waren glücklich und es stimmte auch alles und er übt auch den gleichen Beruf aus wie ich. Ich bin nämlich, gestern war eigentlich ein freudiger Start. Ich habe nämlich gestern meine letzte Prüfung bestanden, bin ab dem 1.8. examinierte Altenpflegerin. Gratulation. Dankeschön. Gratulation, wirklich toll. Mit 1 und mit 2. Wow. Das ist ja eigentlich ein Grund zur Freude. Und jetzt kommt der Kerl an und belügt dich und du bist dem da auf die Schliche gekommen. Ja, und zwar fing das nämlich so an, dass ich dann nämlich zu Hause war. Alle haben sich gefreut. Er hatte sich überhaupt nicht gemeldet gehabt, hatte gestern sogar vergessen, dass ich meine Prüfung heute hatte. Oh, das ist ein schlechtes Zeichen. Ja, leider ja. Und dann war ich mit meiner Mama essen, war auch alles super. Und dann hatte ich ihm, wie man immer halt, junge Leute schreiben sich ja nur noch schnell SMS, ich bin zu Hause. Hatte er mir denn komischerweise, das hat er eigentlich noch nie so gemacht, mir eine Mail geschickt, ja, wann kann ich denn vorbeikommen, sag mir das. Eigentlich geht er seit einem Jahr hier ein und aus, ist eigentlich wie ein Sohn auch und wie ein Partner in jeden Lebenslagen. Also du wohnst bei deinen Eltern noch? Ich wohne mit meiner Mama zusammen und es ist vielleicht ein anderes Familienbild, was ich führe. Ich lebe mit meiner Mama seit 23 Jahren zusammen, ich bin Pflegekind und kam mit 1,5 Jahren hierher. zu meiner Pflegemama und bin jetzt 23 und ich werde auch später wohnen bleiben mit meiner Mama. Und es funktioniert eigentlich auch ganz gut. Ja. Also alles super. So, wie es kam er und was sagte er? Ja, er sagte, er kam wieder mal mit einem kleinen Geschenk. Er kam mit keiner Anerkennung, er kam mit gar nichts. Also er kam mit keinem Geschenk? Nee. Mit keiner eine Anerkennung oder irgendwas so. Oder auch mal mit Freude, ganz im Gegenteil. Er kam mit einem runtergezogenen Gesicht, war schlecht drauf. Und dann seit Wochen merke ich das schon und frage ihn, ich habe ihn fast täglich gefragt, was ist los? Rede mit mir. Nein, mit mir ist nichts, mit mir ist nichts. Und dann ist so ein kleiner, ich sag mal eher so eine Diskussion, Streit war es nicht, entfacht. Und ich bin manchmal ein bisschen impulsiv, weil mich dann einfach aufregt, wenn ich merke, da ist was und man redet mit mir nicht. Was ist denn jetzt rausgekommen? Herausgekommen ist, dass er heute Nachmittag erzählt hatte, dass er im Moment merkt, dass es mit uns total bergab geht, seit 3 Wochen. Das hatte er mir dann vom Kopf geknallt. Und gemeint, dass er im Zusammenhang mit familiären Problemen hat, dass da irgendwas mit Gewalt zu tun hat und sonst irgendwas. Und meine Mutter hatte sich dann da eingemischt, weil sie es mitbekommen hatte und hatte ihn dann auch noch verteidigt. Und hat sie ihm gesagt, er sollte sich professionelle Hilfe holen. Weil sonst er also, zum einen sagt er zu dir, dass er das den Eindruck hat, das geht seit ein paar Wochen bergab mit euch beiden. Genau. Da würde ich ja gleich mal fragen, ja warum? Habe ich ihn auch, aber ich habe keine Antwort bekommen. Okay, und dann erzählt er noch irgendeine Geschichte, dass Gewalt in seiner Familie herrscht. Genau, er sagte irgendwie durch unsere Beziehung, da ich bin auch seine erste Freundin. Wie alt ist er? Er ist 22. Ja. Und rechtfertigt aber trotzdem irgendwie auch nicht sein Verhalten, dass er dann irgendwie sagt, jetzt kommen diese ganzen Erinnerungen hoch aufgrund von Familienverhältnissen, die nicht so einfach sind. Ja, ja, gut, aber wie habt ihr euch denn dann vorhin getrennt? Wir haben uns getrennt, er ist dann nach Hause gefahren. Ich habe ihn gebeten, dass er dann nach Hause geht, um die Situation einfach zu entschärfen, weil ich das einfach für am besten fand, dass jeder Ruhe hat, runterkommt. Und dann war das so, denn ich bin im Moment auch mitten im Umzug. Wir ziehen nämlich um, ist auch noch Stress dabei. Und wir waren gerade auf dem Weg von der neuen Wohnung zurück und auf einmal erhielt ich einen Anruf von einer Nummer, die ich überhaupt nicht kannte. Und ich bin Auto gefahren und bin ich kurz rechts ran angehalten und abgenommen. Und dann war das eine Bekannte von ihm, die ich eigentlich nicht kannte. Und ich wusste auch nicht, woher sie meine Nummer hatte. So, was sagt sie? Ja, sie sagte, weißt du, wo dein Verlobter ist oder habt ihr Stress? Weil er war vorhin hier bei mir und hat gesagt, er will sich umbringen. Und dann hast du ihn nochmal angerufen? Nee, ich habe ihn jetzt nicht direkt angerufen. Ich hatte meine Mutter mit im Auto drin und meine Mutter ist schwer herzkrank. Die hat sich natürlich sofort auch aufgeregt und sich auch gleich Sorgen gemacht. Und dann sind wir erstmal, bevor ich ihn angerufen hatte, sind wir erstmal rumgefahren. Okay, aber du hast ihn angerufen. Später. Und ich hatte ihn später angerufen. Ja, sag mal, mach's mal kompakter. Du hast ihn angerufen, was hat er gesagt? Ja, ich hatte ihn dann angerufen, besser gesagt, ich hatte ihn dann dran und habe dann weitergegeben und dann hatte meine Mutter telefoniert, weil wir sind auf dem Weg zu ihm hingewesen, weil wir wollten wissen, ob er auch wirklich zu Hause ist, weil wir ja wirklich uns Sorgen gemacht haben. Keine langen Einleitungen, was hat er gesagt? Ja, er hat gesagt, er würde auf dem Deich sitzen und er wäre dann jetzt nach Hause, würde er jetzt nach Hause gehen. Komischerweise ist, wir standen auf einmal vor seiner Tür, ich habe ihn dann nochmal angerufen und er sagte, er liegt zu Hause im Bett und er guckt noch ein bisschen Fernsehen. Komisch war, es hat wieder Licht gebrannt, noch war sein Auto da. Okay, was ist der Stand jetzt? Jetzt um 1.43 Uhr, was ist der Stand der Dinge? Um diese Uhrzeit ist der Stand, dass wir getrennte Wege gehen, weil er mich dermaßen angelogen hat, weil er bei einer fremden Frau war. Und genau bei der Frau, die mich angerufen hat, im Nachhinein ist herausgekommen, dass sie uns als Assi-Familie bezeichnet hat und auch dermaßen meine Mutter beleidigt hat. Und da hört für mich der Spaß auf. Also wieso ruft die dich denn an und sagt, er will sich umbringen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mein Gefühl, dass mir so schlimm, wie sich das anhört, Domian, aber das ist ein abgekartetes Spiel. Dass die beiden sich da zusammengesetzt haben. Ich möchte keine Vermutungen in den Raum stellen. Ich bin noch vorsichtig. Um dich zu verarschen, oder was? Ja. Um dich zu verletzen? Ja. Aber ich weiß nicht, warum, weil er hier wirklich auch wie ein Sohn aufgenommen worden ist. Und das, ich bin vielleicht, kommst du rüber im Moment so abgeklärt, aber ich bin einfach nur geschockt darüber. Und er hat mir mitten ins Gesicht gelogen. Sandra, dass man geschockt ist, ist völlig klar. Das ist ja völlig klar. Du hast damit ja gar nicht gerechnet. Nein. Nur in den letzten Zeiten fiel dir schon auf, dass das nicht mehr so ganz toll war, ne? Nee, ich habe mich so gewundert und vor allem an ihm, weil er hatte sich auf einmal dann nicht mehr so regelmäßig gemeldet. Ja, das meine ich. Ist ja auch in Ordnung, weil jeder Mensch braucht ja auch mal seine Zeit. Aber also, ist eine üble Geschichte. Aber es klingt wirklich so, als wäre das Also wenn es jetzt wirklich so ist, wie du das hier sagst und vermutest, dann war es das ja wohl. Ja, für mich ist es endgültig beendet, weil ich lasse erstens meine Familie nicht beleidigen und zweitens lasse ich mich nicht verarschen. So, und ein ganz, ganz, also ganz klarer Tipp von meiner Seite aus noch, nicht so schnell verloben. Mhm. Ne? Da kann man sich ein bisschen Zeit mitlassen. Mache ich beim nächsten Mal auch. Nur ist Verloben ja nicht so gravierend wie heiraten. Wenn du jetzt verheiratet wärst, dann hätten wir ein dickes Problem an der Backe. Ja. So ist es sehr traurig und du bist sehr enttäuscht. Kann ich total verstehen. Finde ich auch völlig mies, wenn das so gelaufen ist. Aber so läuft es so oft, weil die Leute einfach nicht so viel Arsch in der Hose haben, ehrlich den anderen Menschen gegenüber zu sein. Das ist das Schlimme. Und da passieren solche dramatischen Sachen. Und wir alle sind ja verletzt, weil wir alle das schon mal erlebt haben. Mhm. Jeder hat ja so Narben, trägt er mit sich rum. Tut mir total leid, Sandra. Ich danke, musst jetzt durch, ist ein Liebeskummer, ist eine Enttäuschung. Aber du hast deine Mama, du hast einen Umzug, ihr seid jetzt beschäftigt und da bist du gut abgelenkt. Ablenkung ist das Allerbeste gegen Liebeskummer. Ist es auch. Und vor allem zum 1.8. starte ich auch richtig so, alles durch. Genau. Und du kannst dich freuen, dass du deine Prüfung so toll bestanden hast. Ja, bin ich auch. Liebe Sandra, dann Augen zu und durch jetzt und auf ein neues Leben und einen neuen Schritt jetzt in eine andere Richtung. Ich danke dir, Domian. Alles Gute. Ich wünsche dir eine schöne Sommerzeit. Dankeschön. Okay, tschüss. Bis dann. Ciao. Und hier ist Sven, der ist 31. Hallo Sven. Hallo Domian. Hallo Sven. Ja, schön, dass ich endlich durchkomme. Ja. Über was reden wir? Naja, ich weiß auch nicht so genau, wie ich anfangen soll. Ich habe damit Schwierigkeiten, das zu erklären. Meine Wohnung sieht aus wie eine Müllkippe. Halt mal den Hörer still, das knackt so. Ja, ich versuch. Ich bin ein bisschen nervös. Du bist ein Messi. Nee. Also es ist nicht so, dass ich die Sachen nicht wegschmeißen kann. Ich mache es nur einfach nicht. Wo ist da der Unterschied? Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ich habe seit ungefähr 2 Jahren meinen Briefkasten nicht mehr selbstständig geöffnet. Oh, das ist hart. Warum? Ja, richtig. Und mein Hausmeister, der wohnt nebenan, hat ihn 2-3 Mal geleert bisher. Mir die Klamotten vor die Tür geschmissen und ich stopp die dann und schmeiß die irgendwo in den Schrank, mach die Tür zu und hoffe, dass ich die wieder aufmachen muss. Also, mal so ein paar Grundfakten. 31 Jahre bist du alt. Was machst du beruflich? Ich bin seit 3 Wochen arbeitslos. Seit wie vielen Wochen? Seit 3 Wochen. Ja, und vorher? Bis dato war ich beschäftigt und ich bin gelernter Industriemechaniker. Mhm. Und habe dann in ähnlichen Berufen meistens gearbeitet. Mhm. Du hast keine Freundin? Ich habe eine Freundin. Ich habe eine Freundin. Kommt die Freundin auch schon mal in die Wohnung? Nein, ich habe sie seit über 2 Jahren nicht mehr in meine Wohnung gelassen und habe dafür fadenscheinige Ausreden noch ein Löcher. Jetzt beschreib uns doch mal deine Wohnung. Wie groß ist die erstmal? Wie viele Quadratmeter hat die? Ich habe ungefähr 60 Quadratmeter. 60? Das ist schon ganz ordentlich. Das ist einiges, ja. Mhm. Ich habe damals die Wohnung genommen. Ich habe vorher in einer Apartmentwohnung gelebt mit meiner Ex-Freundin. Mhm. Und dann haben wir diese Wohnung hier genommen. Wir? Also sie war weiterhin bei ihren Eltern gemeldet. Aber ich habe dann halt die Wohnung genommen und wir waren dann die ganze Zeit hier. Das war aber die Ex-Freundin, nicht die jetzige. Das war die Ex-Freundin. Wie viele Zimmer sind das? 3 Zimmer, 2 Zimmer? Das sind 3,5 Zimmer. 3,5 Zimmer sogar. Wie sieht diese Wohnung aus, wenn ich da jetzt reingucken könnte? So, beschreib mal. Es ist furchtbar. Also ich habe 2 Katzen. Das auch noch? Ja, ich habe 2 Katzen. Den beiden geht es sehr gut, muss man mal so sagen. Die Küche ist vollgestellt, also die komplette Küchenzeile irgendwie samt einem kleinen Esstisch, der da drin steht, ist randvoll mit Katzenfutterdosen. Mit Katzenfutterdosen? Die alle leer sind. Die alle leer sind? Die alle leer sind. Das stinkt das doch wie... Ja, also jetzt fängt es, wo es gerade warm wird, fängt es an zu riechen. Wie, weiß ich auch. Bringst du denn deinen Müll, den du verursachst, raus? Nein. Das heißt, es ist schon, die Wohnung ist ziemlich vermüllt. Die ist unglaublich vermüllt. Und in den anderen Zimmern, abgesehen von der Küche, was steht da alles drin? Ich habe ein Wohnzimmer mit einer großen Eckcouch. Mhm. So eine tiefe Couch, halt wie halbwegs modern ist heutzutage. Die Hälfte davon liegt voll mit Flyern, Zeitungen, alles was so halt irgendwie an sich ansammelt. Das dritte Zimmer ist, da steht eine Couchgarnitur genau in der Mitte, übereinander gestapelt. Mhm. Die haben meine Eltern damals mal hier reingebracht, weil sie der Meinung waren, ich wollte es haben, ich wollte es niemals haben. Also die ist, das alles übereinander gestapelt, die wird gar nicht genutzt, diese, die. Nein, die stehen so übereinander halt. Also wie so eine Rumpelkammer. Ja, richtig, genau. Was ist denn wie sieht's denn in deinem Bett aus? Also mein Schlafzimmer ist das einzige, was ich mit einer Tür zumachen kann und vor meinem Bett ist ungefähr 1 Meter weit so ein Kleiderchaos. Ein was? Und so ein Kleiderchaos, würde ich sagen. Kleiderchaos. Wenn ich so Klamotten hingeschmissen habe. Wie oft wäschst du deine Bettwäsche? Ja, das ist eine gute Sache. Also ich habe meine Bettwäsche vor 2 Jahren noch regelmäßig gewaschen, mittlerweile gar nicht mehr. Das heißt, du hast die Bettwäsche seit 2 Jahren nicht mehr gewaschen? Ja, ich habe natürlich mehrere Teile und ich habe regelmäßig was weggeworfen. Mhm. Und mir einfach neue gekauft und dann darin geschlafen. Wenn das alles so vollgestellt ist, kann ich mir vorstellen, oder stelle ich mir vor, dass man kaum in der Wohnung gehen kann. Moment nochmal, bitte. Wenn das alles so vollgestellt ist, habe ich so die Vermutung, dass du dich kaum bewegen kannst in der Wohnung. Ja, es ist schon schwierig. Also wenn ich durchlaufe, muss ich mich nach rechts und links verbiegen. Mhm. Stinkt, das haben wir gerade schon gehabt, es stinkt ein bisschen in der Wohnung. Es riecht nach Katze. Hm. Die Katzen leben auch nur in der Wohnung. Die leben in der Wohnung, genau. Die haben keinen Auslauf. Nein, das ist die zweite Etage. Das sind reine Wohnungskatzen. Ja, wobei, ich bin ja nur kein Katzenfachmann, aber könnte mir vorstellen, dass das nun gerade für die Katzen auch nicht toll ist, in so einer ollen Rumpelkammer da zu leben. Ich glaube, die haben das wenigste Problem damit. Also die klettern und hast du nicht gesehen und okay, gibt es Ungeziefer in der Wohnung schon? Ja, es gibt zwischendurch Ungeziefer. Was für ein Ungeziefer? Ich weiß gar nicht, wie diese Dinger heißen. Also kleine Käfer, Krabbeltiere? Ja, ich habe keine Ahnung, was die Dinger sind. Die sammeln sich gerne dort, wo ich die Katzen fütter. Und dann mache ich dort halt auch extrem sauber, weil ich nicht möchte, dass meine Katzen sowas da kriegen. Achso, die Katzen machst du dir mehr Sorgen als um dich? Ja, ich glaube schon. Und wenn man so lange seinen Briefkasten nicht aufmacht, kann man natürlich auch in Teufels Küche kommen, wenn mal wichtige Post von Ämtern... Ich bin in Teufels Küche. Sven, du erscheinst mir noch erstaunlich wohl gelaunt. Ja, ich weiß nicht mehr, aber... Ich sag dir, als Außenstehender, was du mir gerade erzählst, wer weiß, dass du so lebst? Nicht zu niemand. Niemand? Nee. Kein Freund, keine Verwandten, niemand weiß, dass du so lebst? Nein. Ich will dir sagen... Ständig alle möglichen Menschen irgendwie, ja, können wir mal vorbeikommen, können wir mal tun, können wir mal machen. Ich kann hier keinen reinlassen. Das ist mir sowas von peinlich. Natürlich. Das ist sowas von schräg. Umso besser finde ich, dass du jetzt hier angerufen hast. Ja, ich weiß noch nicht. Ich habe versucht, Hilfe zu finden. Wo? Ich habe mich bei Psychiatrie hier in der Stadt gemeldet. Mhm. Und man hat mir gesagt, ja, nehmen wir die und die Tabletten. Was haben die gesagt? Was haben die gesagt? Die geben dir die und die Tabletten? Ja, genau. Hm. Und dann kommen sie nächste Woche nochmal wieder. Und dann habe ich ja dieses Rezept gekriegt, habe die Tabletten abgeholt. Vergiss es. In Müll. Alles Quatsch. Ja, so geht's nicht. Das habe ich dann auch gemacht. Ich kam dann nächste Woche halt, also eine Woche später wieder und habe gefragt, ja, und wie weiter jetzt? Ja, dann haben wir gesagt, was anderes können wir jetzt auch nicht machen. Ne? Mhm. Dann, wenn sie die vertragen haben, können sie die stärkeren nehmen. Ja, vielen Dank. Dann möchte ich gar nicht mehr hier wiederkommen. Du warst da in einer Psychiatrie? Ja. Einer psychiatrischen Ambulanz wahrscheinlich oder sowas. Ja, genau, richtig. Mhm. Ich muss nochmal auf deine Freundin zurückkommen. Mich wundert das so sehr, dass die nicht irgendwie das würde, wenn ich deine Freundin wäre, nehmen wir das mal an, würde ich mir das gar nicht bieten lassen, dass du 2 Jahre mich nicht in deine Wohnung lässt. Ja, ich bin da auch sehr erstaunt, wie du lang bist, in dem Fall. Bist du denn ganz oft bei ihr oder wie macht ihr das? Ich bin sehr oft bei ihr, ja. Du siehst die oft? Ja. Bist du denn anständig angezogen und wäschst du deine Kleidung? Ja, ich bin, wenn man mich so sieht, ich bin tatsächlich sehr gepflegt. Das funktioniert? Ja, also ich sehe tatsächlich sehr gepflegt aus. Das will niemand mehr vermuten, dass das heißt, ich so lebe. Deine Anziehsachen, die wäschst du, deine Hemden, deine Socken, deine Unterhosen, das wäschst du? Ja, im Notfall halt im Spülbecken oder wie auch immer. Ja, verstehe. Ja, so, aber Sven, jetzt bin ich ein ganz Fremder, ein ganz Außenstehender, dem du das erzählst. Und ich sag dir, das ist katastrophal, wie du lebst und in was ich du. Ich weiß, ich komme damit nicht mehr klar. Katastrophal. Ich mache mir sonst was für Gedanken, schwere, über die ich das ändern kann. Schwere seelische Störung liegt dem zugrunde. Ja. Und du brauchst wirklich gezielt und dringend ordentliche Hilfe. Nicht ein paar Pillen. Das ist völliger Quatsch. Das ist völliger Unsinn. Ja, richtig. Wir werden uns jetzt gleich mal schlau machen. Und dir dann auch die entsprechenden Telefonnummern und Hilfsangebote geben. Du bist willens, dann auch was zu verändern. Ich muss, sonst weiß ich nicht. Sonst stecke ich am Ende hier die Bude an. Naja, ja nicht, aber naja. Ja, du gehst unter. Du gehst in dem ganzen Sumpf unter. Ja, ich weiß. So wie deine Wohnung aussieht, so fühlst du dich wahrscheinlich auch seelisch. Richtig. Mhm. Wann hat denn das angefangen? Oh, ich weiß nicht. Also vor 4 Jahren hat mich meine Ex-Freundin verlassen und dann lief das noch einige Jahre ganz gut. Hm. Oh, nee, vor länger als 4 Jahren. Und naja, irgendwann kam halt Knacks, aber irgendwie, also es war schon immer so ein bisschen vorhanden. Hm. Nur dass ich damals ich habe mit meiner Ex-Freundin auch zusammengelebt, wie gesagt, und vielleicht wurde ich dadurch halt ein bisschen geheilt. Wenn deine Freundin mit zu dir kommen will, was sagst du denn dann? Du sagst immer, du erfindest da komische Ausreden. Was ist denn das? Ich weiß gar nicht, wie das. Also, ich sag, boah, tut mir leid, im Moment geht gerade nicht. Ich muss noch so und so. Lass uns in 2 Wochen. Hm. 2 Wochen später halt dann. Ach scheiße, da ist das und das und das und das zwischengekommen. Und das nimmt sie so hin. Das ist sonderbar. Du hast gerade gesagt. Das ist nicht sonderbar, das ist ein riesengroßes Streitthema. Mhm. Ja. Ja, glaube ich, das würde mich ja auch provozieren, wenn ich du wäre. Sven, ja, es muss. Ich garantiert. Also ich weiß auch nicht, was ich. Weiß ich nicht, das ist natürlich super genial von ihr, also mir gegenüber, was sie da macht. Aber also, ist mir klar. Entscheidend ist, dass jetzt gravierend bei dir was unternommen wird. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von meiner Psychologin, der Magdalena, angerufen. Alles Weitere dann zwischen euch beiden. Okay? Okay. Gut, dass du hier angerufen hast. Danke vielmals. Sehr gerne. Und alles Gute wünsche ich dir, Sven. Ja, danke. Tschüss, ciao. Und hier ist Sören. Sören ist 21. Hallo, Sören. Hallo, Domian. Ganz kurz noch, wir beide. Ja, du sagst es zum Thema Sommerpläne. Und zwar möchte ich kurz berichten. Ich fliege nach Vietnam und Kambodscha. Oh, ja. Sehr exotisch. Ja, um dort die Sprache zu lernen. Oh. Erst nach Kambodscha, dann Ewigkeiten mit Bus hin und her in Städten Siam Reap und Angkor, dann rüber über die Grenze in Saigon und dann wird Vietnamesisch gelernt und dann mit dem Zug nochmal hoch nach Hanoi und dann wieder zurück. Wie lange wirst du unterwegs sein? 3 Monate. 3 Monate und du wirst in der kurzen Zeit die Sprache lernen können? Nein, ich habe hier schon in Deutschland angefangen. Ich mache das hier an der Uni in Bonn. Ah. Ja, da kann man das machen. Woher kommt so deine Affinität zu diesen Ländern und dieser Sprache? Also grundsätzlich, ich habe angefangen auch hier in Bonn Asienwissenschaften zu studieren und habe auch mit Japanisch angefangen, war in Fukushima ja dann auch in Japan. Mhm. Und ich denke, man kann damit relativ viel erreichen. Ich möchte Dirk Niebel werden. Ich möchte in der Politik vielleicht arbeiten. Ja, so ungefähr. Das ist ja eine coole Reise. Eine große Reise. Ich denke auch. Eine Abenteuerreise. Ja, ich mache noch sehr viel Couchsurfing. Das ist über Internetplattformen. Ja? Man trifft dort Locals, geht mit denen eintrinken in Bars, die sonst kein anderer Tourist kennenlernt. Das ist eine echt sehr coole Methode zu reisen. Absolut. Und auch sehr günstig. Super. Ja. Also, dann wünschen wir dir eine tolle Reise. Ja. Komm gesund und heil wieder. Vor der Sommerpause. Ich wünsche dir, deinem Team und deinen Hirschen, schöne Ferien. Dankeschön. Jo. Lieber Sören, also komm gut und gesund wieder nach Hause. Ich danke dir. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, das war's für heute und jetzt gehen wir in die Sommerpause. Wir sind wieder da in der Nacht vom 3. auf 4. September. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche euch und Ihnen natürlich auch einen schönen Sommer, alles Gute und freue mich sehr, wenn wir dann im September wieder hier sind. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.